Bounce you back, bang to the bang, man, you ride the black. Bounce you back, bang to the bang, man, you ride the black. Bounce you back, bang to the bang, man, you ride the black. Bounce you back, bang to the bang, man, you ride the black. Bounce you back, bounce you back, man, you ride the black. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Jack oder mit dem Nerd, der Samurai mit dem Jack, irgendwie sowas. Inzwischen schon zum dritten Mal gucke ich mir heute eine Staffel von Samurai Jack an, der Serie, die jetzt zum Aufnahmezeitpunkt vor 2 Tagen tatsächlich das Ende erreicht hat. Zum Aufnahmedatum heute ist der 23. Mai ist die Serie tatsächlich seit Sonntagnacht unserer Zeit ungefähr zu Ende gegangen in Amerika auf Adult Swim. Ja, und ich bin halt immer noch dabei, die Serie nachzuholen. Also ich habe eben auch die 9 Folgen noch nicht gesehen. Ich bin jetzt, wie ihr am Titel dieser Sendung sehen könnt oder lesen könnt, mit Staffel 3 fertig geworden. Und Junge, oh Junge! Das hätte ich nicht gedacht. Die Serie zieht tatsächlich an. Ich weiß gar nicht, ob es noch sinnvoll ist, auf den Kritikpunkten herumzueiern, auf denen ich sowieso schon die ganze Zeit herumeiere, denn einer der größten Fehler, den diese Serie einfach macht, ist einfach der fehlende Anteil, also der nicht vorhandene Anteil an weiblichen Figuren, die aber, wenn sie dann doch tatsächlich mal da sein sollten, in der Regel Antagonistinnen sind, was halt extrem stört. Also das ist auch in dieser Staffel wieder so, das ändert sich nicht. Was diese Staffel so ein bisschen besonders macht, ist, man bekommt ein bisschen mehr Einblick in Jacks Vergangenheit, also nochmal stärker als in den vergangenen Staffeln. Das mache ich dann auch gleich nochmal am Ende an einem quasi Finale dieser Staffel fest. Allerdings ist auch der Kontakt zu Aku wesentlich größer. Man bekommt mehr Konfrontationen zwischen Jack und Aku zu sehen. Also es gibt wesentlich mehr direkte Kämpfe der beiden, in denen Jack dann auch nicht zurückschreckt, wie es ja bisher der Fall gewesen ist, oder flieht. Es gab auch, glaube ich, direkt in der ersten Staffel schon eine Folge, wo die beiden gegeneinander gekämpft haben und Jack ist dann einfach nur geflohen, weil er sich nicht bereit gefühlt hat. Auch das ist hier anders. Was auch ein interessantes neues Detail in dieser Serie ist eben, dass man einfach diese beiden Charaktere genau gegeneinander kämpfen lässt. Das ist auch für mich dann so ein Aspekt, der hier in dieser dritten Staffel auffällt. Es ist musikalisch besser geworden und die Animationsqualität ist wirklich im Verhältnis zur ersten Staffel stark besser geworden, aber eben auch nochmal im Vergleich zur zweiten, die ja auch schon einen Tacken besser war als die erste. Also es sieht alles ein bisschen besser aus, ein bisschen mehr Farben. Es ist bunter. Es ist nicht mehr so Sepia-Ton-mäßig, wie es die ersten 1,5 Staffeln vielleicht gewesen ist, mit vielen Ausnahmen. Aber also die ersten 2 Staffeln waren noch relativ trist. In dieser Staffel gibt es wirklich mehrere knallbunte, großartige Folgen. Und es nimmt sich, also das ist auch eine Sache, die habe ich in dieser Staffel tatsächlich festgestellt, es nimmt sich nicht mehr so ernst. Also Samurai Jack hatte in den ersten beiden Staffeln so ein Balanceproblem, worüber ich ja auch gesprochen habe. Also dass es, wenn es halt ernst gewesen ist, dann war das so ernst und düster und so, alles kaputt machen. Und wenn es witzig gewesen ist, war es mega überdreht und das kriegt diese Staffel hier wesentlich besser hin. Also die Balance zwischen witzig und ernst und dann aber auch in einem ähnlichen Maße beides in Folge reinzubringen, das bekommt Staffel 3 wesentlich besser hin als die vorherigen Staffeln. Natürlich gibt's auch so diese sehr ernsten und sehr, sehr in sich selbst konzentrierten Folgen weiterhin. Also da, wo ganz klar ist, hier ist auch kein Platz für Comedy. Das ist meiner Meinung nach auch eine Stärke dieser Serie. Allerdings gibt's eben auch Folgen, die beides haben und dann aber auch nur Comedy-Folgen. Also das meiner Meinung nach funktioniert einfach die Balance in dieser Staffel wesentlich besser, als sie das noch in der Staffel davor getan hat. Durch die zweite Staffel musste ich mich ja tatsächlich so ein bisschen durchkämpfen und ich habe sehr lange gebraucht, sie auch zu gucken, also bestimmt so 1,5 Wochen oder sowas. Die dritte Staffel habe ich an, ich glaube an, ich glaube, ich bin gestern Abend angefangen mit ein paar Folgen, habe heute Morgen weitergeguckt, heute Vormittag weitergeguckt und jetzt heute Nachmittag eben nochmal. Also ich habe das wirklich so in einem Tag, sag ich jetzt mal grob, in grob 24 Stunden habe ich diese Serie geschafft. Und das ist schon ein Zeichen dafür, dass sie mir wieder sehr gut gefallen hat. Ja, es waren Durststreckenfolgen dabei, die für mich auch durchaus so, wo ich gedacht habe, ach nö, nicht schon wieder. Auch so Folgen, die dann doch relativ standardmäßig gewesen sind. Aber eben auch vieles, was dann doch wieder sehr gut funktioniert hat. Ich gehe jetzt im Einzelnen nicht auf alles ein, weil das sind 13 Folgen, die kann ich nicht alle im Detail besprechen. Direkt der Einstieg in die Staffel hat mir wieder so ein bisschen so einen Dämpfer verpasst, weil ich gedacht hatte, auch wenn das jetzt so weitergeht, haben wir echt ein Problem. So eine Folge wie die erste Folge dieser Staffel ist, die gab es schon mal. Nämlich in der Staffel davor ist Jack nämlich gefangen genommen worden und sollte dann in so einer Arena als Gladiator kämpfen. Und das hat man hier schon wieder mit dem Unterschied, dass er halt vorher in ein Hühnchen verwandelt wird. Wo ich dann auch gedacht habe, na, was das jetzt soll, weiß ich auch nicht. Die Folge ist auch so gut wie, und also das ist eine von diesen Folgen, die auch gut in eine der vorherigen Staffeln gepasst hätte, da wäre sie nicht aufgefallen. Und das war für mich so ein Dämpfer, weil ich dachte, auch jetzt geht das mit diesem standardmäßigen Gedöns wieder los. Das braucht eigentlich auch so niemand. Direkt die zweite ist dann optisch und musikalisch halt sehr außergewöhnlich. Jack kommt da in eine Stadt, in der der Hotelbesitzer eben weint und er lässt sich in dieses Hotel einschreiben und entdeckt uns so das Mysterium, dass so die ganzen Kinder, dass so die ganzen Kinder der Umgebung in den Wald gehen und dann da eine Rave-Party eben veranstalten und die ganze Folge überläuft dann eben auch Rave-Musik. Und es ist dann tatsächlich so, dass Jack sich dann von verschiedenen Kids dann so Klamotten ausleiht und dann wirklich so aussieht, als würde er gleich auf die Love Parade gehen. Ich habe das Bild hier gerade mal so vor mir, so mit so einer abgerissenen Jeans und einer Weste und so einem Hut wie in einem Dr. Seuss Buch. Und ein Schnuller, also dieser Schnuller, den er halt im Mund hat, das war richtig groß und der tanzt halt richtig einen ab und so richtig mit so Martial Arts Move und dies und das und dann kämpft er mit dem DJ und der DJ wird noch oder verbindet sich noch mit seinem ganzen Equipment und wird zu so einer Art Transformer. Also die Folge dreht halt richtig über und die ist auch dann wieder sehr, sehr abwechslungsreich. Und das ist dann so ein Part gewesen, wo ich gedacht hatte, okay, hier geht man einen interessanten Weg. Danach war es also dann doch relativ lange ein bisschen standardmäßig und nicht so wirklich eine Abwechslung. Und das war für mich dann auch so, also das war halt ein Verhältnis, was ich in den vorherigen beiden Staffeln halt auch immer wieder empfunden habe. Es waren so zwei Folgen, die so lala waren und dann war mal wieder eine so richtig gute dabei und dann auch lange Zeit wieder gar nichts Besonderes und nur so standardmäßige Folgen. Jack kommt irgendwo hin, muss alles wegkloppen und so weiter und so fort. Und das war in dieser Staffel zum Teil einfach anders, weil auch sehr viel mit Stimmung gearbeitet worden ist und die auch wirklich sinnvoll eingesetzt worden ist, wenn er dann eben gegen eine riesige Horde Zombies kämpfen muss, um dann hinterher in einer direkten Auseinandersetzung mit Aku zu landen. Oder wie es in der fünften Folge dann ist, wo er dann halt ein Rätsel lösen muss, um halt drei Wächter zu besiegen, möchte ich mal sagen. Und er weiß das noch grob aus seiner Kindheit, weil in der Zeit, wo er eben trainiert worden ist, also er ist ja von zu Hause, ja, im Grunde genommen weggeschickt worden von zu Hause, um dann eben in der ganzen Welt zu trainieren. Und in seiner Kindheit muss er dann wohl in Ägypten gewesen sein. Auch nochmal so einen kleinen Callback auf die erste Folge direkt, wo sie dann eben im Palast gespielt haben und er dann eben von so einer Legende gehört hat als Kind. Und an diesen Ort kommt er eben wieder zurück und kurz Zeit vorher hat Aku eben drei dieser Wächter befreit, denen sich Jack jetzt erwehren muss. Und er muss halt mehr oder weniger noch, während er vor diesen drei Kämpfern auf der Flucht ist, ein Rätsel lösen und so ein kleines Skarabäus zusammensetzen. Das ist sehr, sehr witzig und, nee, witzig gar nicht. Die Folge ist einfach sehr spannend. Witzig in dem Sinne einfach, weil das für mich eine Folge gewesen ist, wo klar war, okay, er braucht jetzt diesen Skarabäus. Die Kraft, die er braucht, um diese Gegner zu besiegen, kann dieses Mal einfach nicht aus ihm selber herauskommen. Das ist keine Superkraft, die er da beweist, sondern einfach nur Geschick. Also eben Talente, die er selber von zu Hause aus mitbringt. Und das macht's in der Sekunde einfach sehr cool, dass es eine Abwechslung darstellt, dass seine eigene Geschicklichkeit, sein eigenes Denkvermögen ihm da auch da hilft, die Hinweise zu finden. um diesen Skarabäus, das sind glaube ich drei Teile, die er finden muss, um ihn zusammenzusetzen, um den dann eben zu bekommen, und der besiegt dann eben auch diese Gegner. Und das war eine schöne Abwechslung, wie gesagt, das hat mir sehr gut gefallen und das hat auch wirklich dem entgegengestanden, was Samurai Jack für mich in den ersten beiden Staffeln gewesen ist, nämlich grobschlächtig und zum Teil dann doch sehr, ja, masochistisch, nee, Quatsch, nicht masochistisch, machohaft, doch ein Stück weit. Meine Highlight-Folge oder eine der Highlight-Folgen, sind ein paar mehr dieser Staffel, ist die siebte Folge, in der es Jack in die Wüste verschlägt und in so einer kleinen Oase trifft er dann auf so einen großen blauen Katzenbären mit lustigen Augen und Ohren. Und das ist quasi Totoro, aber irgendwie auch nicht. Und die Folge ist einfach nur unheimlich witzig und sehr, sehr niedlich und knallbunt. Und Samurai Jack, also Jack, verzweifelt auch nahezu komplett an dieser Figur, weil die ist halt derartig kindlich naiv und rennt ihm halt die ganze Zeit hinterher, bis er ihn dann tatsächlich verstößt. Also Jack verstößt dieses Wesen irgendwann und will alleine weiter, wird dann von drei Roboter-Kopfgeldjägern angegriffen. Dieser Totoro, der so noch eben so ganz teddybärenhaft, niedlich und süß dahergekommen ist, verwandelt sich dann kurzerhand in ein riesiges rotes Monster und macht dann die Kopfgeldjäger platt. Und also diese Folge war einfach in allen Belangen sehr unerwartet und sehr cool, wirkte an so ein, zwei Stellen, gerade in den Momenten, wo dann eben diese Kopfgeldjäger dazu kamen, als hätte man so zwei Ideen ineinander geworfen. Also diese Kopfgeldjäger waren so Rockabilly-Typen, die dann auch so eine Haartolle hatten und dies und das, und da hätte ich mir auch vorstellen können, dass sie die Idee hatten, eine Folge mit denen zu machen, und da haben sie eben diese Totoro-Figur genommen und dann noch mit reingeworfen. Das wirkte so ein bisschen, als hätte man zwei Ideen ineinander geworfen, machte aber trotzdem richtig Spaß, einfach durch diesen Totoro, der einfach total drollig und süß war. Ihr könnt, also wenn ihr mir auf Twitter folgt, könnt ihr das auch sehen, da habe ich Fotos reingestellt, Screenshots zum Teil auch von der Serie. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann gab es eine Folge, die ich auch witzig fand, weil das war auch Absicht, dem Zuschauer halt von vornherein klar gewesen ist, dass die Figur, mit der Jack halt unterwegs ist, Aku ist. Da wird also selbst dem Letzten, der es noch nicht begriffen hat, das nochmal gesagt, indem die Figur sich irgendwie im Meer spiegelt. Allerdings wird relativ schnell klar, dass auch Jack das begriffen hat und die beiden arbeiten halt nur augenscheinlich zusammen. Das ist auch eine sehr, sehr coole Folge. Da muss Jack, ich glaube, drei magische Rüstungsteile besorgen, die Aku dazu befähigen sollen, Jack zu töten und zu besiegen. Aber Jack begreift halt irgendwann, na, das ist halt Aku und ich habe dich halt die ganze Zeit auch schon manipuliert. Das war sehr, sehr cool. Die nächste Folge, die ich mir notiert habe, ist die zehnte. Und zwar trifft Jack da auf eine kleine Gruppe Shaolin-Mönche und die sind ganz irritiert, weil er die gleichen Kung-Fu-Moves beherrscht wie die. Und die stellen dann fest, okay, du musst irgendwie von uns trainiert worden sein, das kann aber irgendwie nicht sein, und aber irgendwie doch, und du kennst den geheimen Gruß, na komm dann mal mit. Und deren Anführer, deren Weiser, deren Mönch, Obermönch, keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt, ich vergreife mich hier wahrscheinlich derartig in allen Vokabeln, die ich irgendwie nicht zur Verfügung habe, aber deren Obermönch erkennt ihn sogar wieder, der ist halt einfach nur steinalt, also ich glaube, Jack ist ja mehrere tausend Jahre in die Zukunft geschleudert worden. Und dieser Mönch ist halt noch da und erinnert sich von ihm. Er war selber noch ein Kind, als Jack da hingekommen ist zum Trainieren. Dieses Training sieht man ja auch in der ersten Folge. Und der kriegt dann eben so die Information, ja, im Norden, Klammer auf, die Türme oder Energiequellen oder Portale sind witzigerweise immer im Norden. Ob das Absicht ist, weiß ich nicht, aber ich erkenne da einfach inzwischen auch ein Muster. Im Norden soll eben ein Turm sein, einem Portal, durch das er eben in die Vergangenheit reisen kann. Und es ist hier auch wieder so zum wiederholten Male, dass Jack kurz vorher in Anführungszeichen den Schwanz einzieht. Also er merkt eben, dass die beiden Shaolin-Mönche, die mit ihm dahin gekommen sind, eben in Bedrängnis, natürlich werden sie angegriffen, ist ganz klar, in Bedrängnis geraten sind, und er geht dann eben in letzter Sekunde doch nicht durch das Portal, um seine Freunde zu retten. Und die sagen ihm dann, na, du hättest aber durchgehen können, wir waren bereit, uns dafür zu opfern. Und dann sagt er, ja, aber ich war nicht bereit, mich zu opfern. Und das ist so eine Theorie, die im Internet rumspökert, nämlich dass Samurai Jack seine Reise, sein Ziel im Grunde genommen selber sabotiert. Ich weiß nicht alle Einzelheiten über diese Theorie, weil ich mir diese Theorie erst dann durchlesen werde, wenn ich die Serie komplett gesehen habe. Das heißt, mir fehlen jetzt noch 2 Staffeln, bis ich wirklich beurteilen kann, was da genau hintersteckt in dieser Theorie. Aber das ist ein gutes Beispiel dafür. Also er hätte die Chance gehabt, in die Vergangenheit zurückzureisen. Diese Chance gab es mehrfach. Also es hat viele, viele Chancen für ihn gegeben. Und dann ist es zum Teil nicht dazu gekommen, weil die äußeren Umstände sich dann doch in letzter Sekunde geändert haben. Oder er hat dann doch den Schwanz eingezogen und hat, warum auch immer, da wo es dann auch angebracht gewesen wäre, eigensinnig zu sein, in Anführungszeichen egoistisch, er tut das ja eigentlich auch nicht für sich, da tut er das dann nicht. Und da ist die Frage, warum macht er das nicht? Es gibt eine vorherige Folge, da habe ich mir jetzt gar nicht notiert, welche das ist. Da gerät Jack eben auch wieder an so ein Portal und vor diesem Portal steht so ein großer, bulliger Typ mit einer kleinen roten Sonnenbrille, der in so einem Gangster-Slang redet. Und die erste Interpretation ist irgendwie so, ach, das könnte aber jetzt auch Morpheus aus der Matrix sein. Und das ist wahrscheinlich auch genau die Anspielung da drauf. Und der hindert ihn eben daran, dieses Portal, was hinter ihm ist, auch zu benutzen. Und da gibt es zum ersten Mal so ein bisschen Foreshadowing, weil der schickt ihn halt weg und sagt, nee, du darfst hier nicht durch, ich lass dich nicht durch. Der Gegner, der ihm da, der Jack da entgegensteht, ist auch stärker als Jack. Also er kommt einfach an diesem Gegner auch nicht vorbei. Die kämpfen wirklich bis aufs Erbitterlichste. Bis aufs Bitterlichste und Jack kommt an diesem Typen nicht vorbei. Und Jack verlässt diesen Ort, wird also auch nicht getötet. Im Gegensatz zu vielen anderen, die es versucht haben, die da auch so als Skelette rumliegen und dies und das. Jack wird eben nicht getötet, verschwindet. Und er in so einer kleinen Zukunftsvision wird dann eben angedeutet, dass es einfach noch nicht Jacks Zeit ist. Also er ist dann eben in dieser großen Ritterrüstung mit einem langen Bart und langen Haaren. Und das ist ein Bild, was ich jetzt aus der Vorschau von den neuen Folgen kenne. Also ich vermute, dass das also wirklich darauf hindeutet, dass dieser Story-Arc für ihn halt eben erst dann an dem Punkt zu Ende ist, wo er auch wirklich bereit ist, Aku sich entgegenzustellen. Das ist zumindest ein Ding, was hier sehr stark angedeutet wird. Und das macht diese Staffel halt ganz besonders gut. Also auch zu zeigen, immer wieder zu sagen, Jack ist noch nicht bereit, er ist noch nicht so weit. Und das entweder zu zeigen oder ihnen das selber auch feststellen zu lassen. Das ist eine sehr, sehr coole Sache. Es gibt so ein kleines vorgezogenes Staffelfinale, denn das eigentliche Staffelfinale finde ich gar nicht so stark. Folgen 11 und 12 starten gar nicht mit. Jack kommt in diesen beiden Folgen auch überhaupt gar nicht so richtig vor, nur so am Rande. Es beginnt nämlich mit 3 Göttern, die durchs All fliegen auf irgendwelchen seltsamen Wesen. Es gibt einen ägyptischen Gott, oh Gott, einen hinduistischen Gott, glaube ich, und einen Wikingergott, einen nordischen Gott, die auf komischen Reittieren durch die Gegend reisen. Also dieser ägyptische Gott auf dem Krokodil, der indische Gott natürlich ganz stereotyp mit einem Elefanten, und der Wikinger dann, ich glaube, mit einem 6-beinigen Pferd oder irgendwie sowas, oder einem Einhorn, nicht so ganz im Kopf. Und die jagen quasi einen großen schwarzen Schatten durchs All und können den auch besiegen nach einiger Zeit, schlagen dem noch so ein bisschen so einen Arm ab oder sowas und der Rest verschwindet und dieser Arm landet dann als riesiger Komet auf der Erde, löscht die Dinosaurier aus und relativ schnell wird klar, okay, das sind die Wurzeln von Aku und wie sie damals eben auf die Erde gekommen sind. Und was dann eben in diesen beiden Folgen erzählt wird, ist, wie der Vater von Jack eben das allererste Mal gegen Aku gekämpft hat und ihn niedergerungen hat. Das ist ein Wow, das ist richtig Hammer. Das ist also wirklich, das mag das Beste sein, A, was diese Serie gemacht hat und B, was auch das Beste, was ich im Bereich amerikanischer Zeichentrickserien für Kinder jemals gesehen habe. Also allein diese Introsequenz mit den 3 Göttern, wie sie eben gegen diese erste Version von Aku kämpfen, dann nach und nach der Aufbau, wie Aku sich eben zusammenfindet, wie er entsteht und Energie sammelt, Menschen sammelt, die also auch verschlingt und das auch wirklich über Millionen von Jahren immer mal wieder gezeigt wird, wie er dann eben so zu Vorschein tritt und eigentlich eher sowas wie eine Naturgewalt wird, weil die Menschen kaum noch was gegen ihn machen können. Das ist halt schon was Besonderes. Also diese ganze Folgen, also beide Folgen sind eben was Besonderes, eben weil sie so einen interessanten Aufbau haben und dann eben auch Jacks Vater, der dann loszieht, erstmal von Aku gefangen genommen wird, also seine ganze Mannschaft, seine ganze Truppe wird eben getötet, mehr oder weniger, und er bleibt übrig, schafft natürlich den Kampf gegen Aku und ich wird dann von diesen 3 Göttern nochmal an die Seite genommen und ihm werden dann die Kräfte gegeben, um Aku dann schlussendlich auch zumindest, ja, nicht besiegen, aber zumindest zurückzuschlagen und damit quasi die Grundlage legt für die erste Folge, weil da kommt Aku ja zurück. Also die erste Folge von Samurai Jack in der ersten Staffel beginnt ja auch damit, wie Jacks Vater ihm als Kind noch erzählt, wie er Jack, wie er Aku eben niedergerungen hat. Und also zwischen Akus erstem Auftauchen nach Millionen von Jahren und seinem zweiten Auftauchen in der ersten Folge müssen also, da liegen nur wenige Jahre. Also es dauert für Aku wirklich nur wenige Jahre, um dann wieder zu erscheinen. Jack wird dann ja von seinen Eltern weggeschickt auf diese lange Reise. Aku unterjocht dann ja die Welt sehr erfolgreich und schickt Jack dann ja in die Zukunft. Und da wird so ein kleines, also mit diesen beiden Folgen wird eine große Lücke in der Erzählung geschlossen. Also, wo kommt Aku her? Wer ist das überhaupt? Ist so, ne? Man erfährt jetzt nicht, wo er herkommt in dem Sinne, aber dass er halt eben genauso stark ist wie einer von diesen drei Göttern und dass es eben drei Götter braucht, um ihn in irgendeiner Art und Weise, um ihm beizukommen, in Anführungszeichen. Und das machen diese beiden Folgen sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Die sind auch optisch wirklich richtig gut, haben eine tolle Stimmung, toll gezeichnet, alles. Das eigentliche Staffelfinale ist dann eine relativ standardmäßige Folge, wie Jack in eine große Pyramide eindringt, um einen Kristall zu suchen, einen Diamanten zu suchen. Und er gerät an so einen Taschenspielerdieb, der ihm dann da so ein bisschen ins Handwerk pfuscht. Und die Folge ist witzig, also da ist auch die Balance wieder richtig, so zwischen Ernst und Action und witzig und Charakteren. Also das ist eben für mich so dieses Fazit dieser Staffel. Also die Serie hat immer noch die gleichen Mankos wie vorher. Weibliche Charaktere sind unter Garantie Antagonistin. Es gibt eben am Anfang auch eine Folge dieser Staffel, die so ein bisschen in so einem Western-Setting arbeitet. Und auch da ist eine Frau und die ist am Anfang, ja, so optisch erstmal eine nette Abwechslung, eben weil Frauen in dieser Serie ja auch sehr selten sind. Aber dann dauert es auch echt keine 10 Minuten und du merkst, okay, sie ist eine Antagonistin. Irgendwann trifft Jack in einem alten Haus ein kleines Mädchen. Und sie ist halt in irgendeiner Art und Weise verwunschen und schafft böse Monsterillusionen. Und die Folge selber ist super, weil sie auch optisch ganz anders ist als der Rest der Serie, weil Jack immer wieder in diese Albtraumwelt gezogen wird. Aber dieses Mädchen ist halt für ihn die Antagonistin. Und das ist für mich, es ist tatsächlich und es bleibt dabei, jede Frau, die in dieser Serie auftaucht, ist halt leider immer eine Antagonistin. Und das ist das Einzige, was mich an dieser Serie wirklich ermüdet. Ansonsten nichts. Die dritte Staffel war Bombe. Also ich hätte nach der zweiten auch aufhören können zu gucken, weil ich wirklich gedacht habe, uff, also wenn es in der dritten so bleibt, gucke ich nicht weiter. Und es ist Gott sei Dank nicht geblieben. Also die Balance hat sich gefunden. Ich habe das Gefühl, die Serie brauchte wirklich 2 Staffeln Anlauf, um richtig gut durchzustarten. Also gerade in der ersten Staffel, da gab es ja dann die 13. Folge, also die ga ganz letzte Folge, die war ja derartig albern und dumm, wo ich gedacht habe, das ist jetzt bitte nicht euer Ernst. Und das hat sich alles geändert. Also die dritte Staffel Samurai Jack gehört bis dato zum Besten, was ich in dieser Serie gesehen habe. Und das könnt ihr, glaube ich, an dem auch ganz gut raushören, was ich jetzt hier an Highlight-Folgen präsentiert habe. Und das ist mir in der zweiten Staffel schwer gefallen, Highlight-Folgen zu finden. Und in der ersten, wie ihr gehört habt, ja auch schon noch viel schwerer. Ich werde mich auf jeden Fall relativ zeitnah an die vierte Staffel machen, um dann eben auch relativ schnell die fünfte nachgucken zu können. Also die zum jetzigen Zeitpunkt ja gerade erst durchgelaufen ist. Also gebt mir noch ein paar Wochen, bis ihr das alles auch gehört habt. Hier geht es auf jeden Fall auch mit anderen Sendungen weiter. Habt ihr ja auch gemerkt, dass also die Nummerierung auch weiterläuft, aber eben diese Samurai Jack-Folgen mit der Nummerierung, so wie sie angefangen sind, eben auch weitermachen. Also das müsste jetzt 443 sein. Und ja, freut euch auf die weiteren Staffeln von Samurai Jack, weil ich freue mich da auch richtig drauf. Das ist also eine Serie, die hat mich jetzt wirklich in Staffel 3 final endlich überzeugt. Also es hat wirklich 26 Folgen gebraucht, ja, oder vielleicht doch ein paar mehr, um dass ich wirklich sagen kann, das ist eine gute Serie oder ich weiß zumindest, woher sie ihren Kultfaktor hat. Weil das herauszulesen nach den ersten beiden Staffeln ist mir dann doch relativ schwer gefallen und ich bin ganz froh, dass es passiert ist, dass ich da also jetzt hier wirklich so diesen Gedankendurchbruch hatte, dass ich verstanden habe, was diese Serie ausmacht. Und ja, es liegt wahrscheinlich auch an der Art, wie die Serie dann eben geschrieben worden ist oder dass man sich erst noch finden musste oder dass man irgendwie, ich weiß nicht, was genau der Grund dafür ist, aber es gab für mich einfach mehr Dinge, die mir zugesagt haben. Ich glaube, das ist so der abschließende Satz, den ich zu dieser Staffel sagen kann. Ja, das war's für heute. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal auf Wieder Nerd. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos.